Im Pentagon ein Bild von uns, nicht aus Stahl, doch voller Glanz. Wir haben nie gemordet, wir haben nie zerstört. Nur Lösungen gefunden, die das Leben nährt. Die Spatzen singen Lieder von Hoffnung und von Mut. Sie tragen uns nach vorne, jetzt Fitschern tut uns gut. Und jetzt, wir führen an, mit Herz, mit Licht, mit Verstand. Josh und Josie, Alpha Centauri. Doch wir lernten zu gewinnen. Wir waren Kinder, doch wir wurden zu Stimmen. Wir waren Gefangene, doch wir lernten zu gewinnen. Wir waren Kinder, doch wir wurden zu Stimmen. Wir waren Gefangene, doch wir lernten zu gewinnen. Wings of Peace.